Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfeldner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Herzlich willkommen zur Folge 0. Null, es ist die nullte Folge. Richtig. Heute ist die Vorstellrunde. Hier, ihr habt es schon gehört, mein Name ist Pia Wildfeldner, ich bin Diätologin und neben mir sitzt der Thomas. Ich bin, wie gesagt, vom Sternzeichen Jungfrau, falls wir uns jetzt zum richtigen Intro entschieden haben. Jo! Wir begrüßen euch recht herzlich zu unserem Podcast Kostverfechter. Der Podcast, wo es ums Essen geht und nicht um die Ernährung. Wie sind wir oder wie bin besser ich eigentlich auf die Idee gekommen? Es war eigentlich so, jeden Abend, wenn ich heimgekommen bin oder jeden Tag und ich bin in der Arbeit als Diätologin unterwegs und das Thema Essen und Ernährung ist allgegenwärtig und man kann sich davon eigentlich überhaupt nicht abnabeln, auch nicht in der Freizeit, muss man halt seinen Ärger Luft und Raum geben. Und da habe ich oft herhalten müssen oder dürfen. Ich habe mir diese, wie soll ich sagen, Tageszusammenfassungen dann auf die Nacht anmachen dürfen und natürlich. Ja, weil es einfach oft so bullshittig ist. Wirklich, oder? Am Anfang ist halt, man lernt ein bisschen dazu und man hört dafür interessante Sachen und ja. Was war jetzt deine Motivation? Meine Motivation war eigentlich, warum soll ich das in meinen vier engen Wänden einfach erzählen oder halt einfach meine Meinung dazu erkundern, was eigentlich wirklich die Realität der Dinge, der Menschen ist, obwohl es ja eigentlich da um viel mehr geht und das eigentlich viel mehr Menschen hören sollen, dass eigentlich diese ganzen Engstirnigkeiten oder Gut und Böse nicht Gut und Böse sind, sondern dass es da viel Schattierungen gibt, viel Graustufen und die sind wichtig und die sind wichtig zu beleuchten. Und aus dem Grund habe ich mir mein alter Ego gesucht und ich finde, es gibt keinen Besseren als wie dich, der mit mir über diese Dinge sprechen kann. Ja, es gibt wahrscheinlich keinen anderen, der so gut verfügbar ist. Es gibt wahrscheinlich auch keinen anderen, der mir so gut zuhören wird. Ich weiß es nicht. Nein, also, aber sonst, also es kommen ja recht viele Fragen in meinem Alltag auf und zu. Also es interessiert die Menschen auch. Und sagen wir uns mal ehrlich, es geht um ganz, ganz kleine, banale Dinge. Und auf diese kleinen, banalen Dinge müssen wir uns wieder einfach zurückbesinnen. Und um genau das wird es in diesem Podcast gehen. Und um eine Arbeitsminimierung wahrscheinlich von deiner Seite, dass du nicht mehr so oft gefragt bist wegen so kleinere Sachen, dann kannst du einfach auf den Podcast verweisen und sagen, hör der Rolli 20 Folgen durch oder stimmt, so. Wenn es einmal 20 gibt. Also ja. Wir sind noch eben voll genug. Und was hat die endgültig überzeugt mitzumachen? Du? Nein, das macht doch Spaß, oder? Prinzipiell finde ich das Thema schon interessant. Und ja, eben. Da ein bisschen professionellere Sichtweise zum Sägen und diese zum Vergleichen mit seiner eigenen, die was halt sehr unprofessionell ist, einfach so wie man halt isst und wie man sich ernährt, als, wie man sich halt nicht, als Mensch, der sich nicht so viel Gedanken über das Ganze macht. Aber ja, genau. Du bist die zweite Seite der Medaille. Oder die erste. Oder die erste, je nachdem, wie du das sehen möchtest. Unwissenheit ist ja manchmal ein Segen, deswegen kommt man davon ausgehen, dass halt einfach vielleicht die Nicht-Ausbildung ja, ist. Ja, das stimmt. Plus. Aber deswegen betteln wir sie ja mit unserem Wissen und Nichtwissen. Genau, und genau das wollen wir euch einfach mit auf den Weg geben. Und um genau das geht es hier. Um nicht mehr und nicht weniger. Und ich hoffe, ihr habt einfach recht viel Spaß. Ich hoffe, ihr könnt sich was mitnehmen. Und wenn ihr Fragen habt, sind wir ja dann in weiterer Folge da und hoffen, dass wir einfach gemeinsam eine tolle, gemütliche Zeit miteinander verbringen und dass tatsächlich einmal wieder um das geht, um was wirklich geht, wird, nämlich um das, was wir jeden Tag essen und nicht, wie wir uns jeden Tag ernähren wollen. Genau. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, es gibt unsere E-Mail-Adresse auf der Homepage. dialog@kostverfechter.at und die Homepage heißt kostverfechter.at. Genau, bitte kontaktiert uns, schreibt uns, teilt unsere Beiträge, wie man das heute macht in den sozialen Medien und was weiß ich. Hinterlasst gern Kritik, Anregungen, Wünschen, Beschwerden und korrigiert uns. Wir freuen uns auf eine schöne Zeit mit euch. Vielen Dank. Tüdelü. Tschüss.